Jetzt geht's weiter mit dem Martin. Und der ist 28. Ja, hallo. Hallo Martin. Hallo. Natürlich auch die obligatorischen Wünsche. Alles Gute zum neuen Jahr, Jürgen. Danke, und zurück. Ja, danke dir. Und dann noch gleich vorneweg ein großes Lob an deine Sendung. Danke. Muss natürlich auch sein. Und natürlich auch an das Team im Hintergrund. Ja. Die sich sehr lieb um die Leute am Telefon kümmern. Und ja, die Sachen auch ordentlich aufbereiten, dass man da also auch nicht sich durchmogeln kann mit irgendwelchem Mist. Vielen Dank, dass du so sagst. Jetzt okay, zu dir. Ja, zu und mir. Zu 96. Und zu 96. Ja, das war ein sehr gemischtes Jahr. Ich hatte eine sehr gute Zeit und eine sehr schlechte Zeit in dem Jahr. Aber summa summarum ist es eigentlich ganz gut ausgegangen. Mhm. Das kann man schon vorneweg nehmen. Dann sag mal so die besonderen Eckpfeiler. Also die besonderen Eckpfeiler. Der besondere Eckpfeiler im letzten Jahr war, dass ich eine große Liebe aus meiner Internatszeit wiedergefunden habe. Aha. Das heißt also, ich war vor 10 Jahren in Internatsschloss Ehringerfeld. Das sei jetzt an der Stelle gesagt. Aha. Ich sage jetzt nicht hinterher, dass ich die Leute grüße, weil das soll man ja nicht mehr machen, ne? Und habe dort am letzten Tag oder in den letzten Tagen, die ich da war, ein Mädchen kennengelernt. Ja. Und ja, ich weiß nicht, damals war ich wohl noch so unreif und habe das nicht so ganz gerafft, was da mit mir los war. Und ja, irgendwie habe ich die gute Frau nie vergessen, nachdem ich da von dem Internat weg war. Du hast die 10 Jahre nicht gesehen? Und ich habe die 10 Jahre lang nicht gesehen. Das heißt, ich habe mal ab und zu mit Leuten aus dem Internat telefoniert, die man halt so trifft oder von denen man halt noch eine Adresse hat und dann schwätzt man mit dem und dann fragt man, ja, weißt du eigentlich die und die und dann erfährt man das irgendwie. Und die hast du jetzt getroffen, letztes und, Jahr? Ja, die muss, sagen wir eben noch dazu, das ist eine Tochter von einem Diplomaten, der ist zurzeit in Washington, also die reist also kreuz und quer um die Welt, ja, so schwer zu finden und so weiter. Und die habe ich letztes Jahr per Zufall, per CD-ROM, wo diese ganzen Telefonnummern drauf sind, wieder entdeckt. Auch nur durch den Zufall, dass ihr Mann ein Backgammon-Spiel verloren hat, durch das er seinen Nachnamen in der Ehe annullieren lassen musste und sie ihren Nachnamen als den Familiennachnamen eintragen durfte. Moment, das heißt, sie hat einen Mann? Ja, sie hatte einen Mann. Also die Scheidung ist damals, die Scheidung ist damals, also ist im April letzten Jahres ist die Scheidung eingereicht worden und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich sie erreicht habe und angerufen habe. Dann hast du sie erreicht, angerufen, ihr habt miteinander geredet und seid wieder in Kontakt gekommen. Wir sind wieder in Kontakt gekommen. Das Verrückte ist, sie war also oben in Kiel und hat da eine Stelle als Stewardess gefunden und musste dann zu einer Schulung nach Frankfurt. Ja. Und da habe ich dann kurzerhand gesagt, ja, dann komme ich doch mal nach Frankfurt und dann treffen wir uns einfach mal. Und seid ihr jetzt richtig zusammen? Nee, wir sind schon wieder auseinander. Schon wieder auseinander? Wir sind schon wieder auseinander. Wie schade. Das war, ja, nee, es war eine sehr tolle Zeit, ich weiß nicht. Also so schade war es unbedingt nicht. Ich weiß nicht, wenn das länger gedauert hätte, wäre es vielleicht irgendwie nervenaufreibend gewesen. Ja. Weil es ist sehr viel natürlich passiert in der Zeit, in den 10 Jahren. Ja, sicher, klar. Also ich hatte eine Beziehung, die ist 5,5 Jahre gegangen. Mhm. Wie lange wart ihr denn dann zusammen letztes Jahr? Wir waren zusammen 3 Monate. Ja, aber eine gute Zeit. Das waren also 3 Monate, die ich, also wenn ich noch irgendwann alt und falls ich alt werde im Schaukelstuhl sitze, würde ich da noch dran denken. Gerne zurückdenkst. Ja, ja, auf jeden Fall. Würdest du sagen, dass das Wichtigste im Jahr 96 für dich war? Ja, nicht nur im Jahr 96, also ich möchte da ruhig sagen, die ganzen 28 Jahre davor ist das also so eins der Highlights. Ja, ja, das ist natürlich eine tolle Wertung. Ja, doch, muss ich schon schwer sagen. Schwer zu toppen wahrscheinlich jetzt, ne? Das ist mir ja, sehr schwer, sehr schwer, sehr schwer. Naja, obwohl, also es ist eigentlich so, ich bin jetzt mittlerweile wieder mit meiner Ex-Freundin zusammen, mit der ich also auch eine sehr lange Beziehung hatte. Ja. Und die ist damals halt auseinandergegangen, weil wir uns irgendwie zu jung kennengelernt haben. Und ich meine, das sind vielleicht auch Dinge, die du öfter hörst, dass Leute sich mit 18 oder 17 Jahren kennenlernen und dann ewig lange Zeit in einem kleinen Raum irgendwie zusammenhängen und sich dann trennen wieder. Das ist einfach irgendwie normal und wir haben aber wieder den Weg zueinander gefunden. Also war 96 gar nicht so schlecht für mich. Na wunderbar. Martin, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Bye, bye. Tschüss. Alles Gute noch, ne? Tschüss. Danke, tschüss. 1 Uhr, 16 Sekunden. Das heißt, es gibt bei uns ein wenig Musik jetzt. Eine Minute Pause, das langt. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln zu hören im Radio bei 1 Live und zu sehen im WDR-Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema Jahresrückblick 96 und ich würde mich gerne mit euch unterhalten über eure ganz besonderen Erfahrungen im letzten Jahr. Was ist das Beste gewesen? Was ist das Übelste gewesen im letzten Jahr? 0130 2911, die Telefonnummer kostenfrei oder die Faxnummer 0130 11 51 22. Für die Fernsehzuschauer, die Radiohörer haben da nicht viel von, hier steht ein schönes Auto. Das ist ein Auto, das sieht so ähnlich aus wie das Auto im Fernsehvorspann. Dieses habe ich geschenkt bekommen, haben wir zugeschickt bekommen von Sabine Bohl. Und wir sagen, und ich sage herzlichen Dank, das sieht wirklich ziemlich schön und rasant aus. Vielen Dank. Christian, 16 Jahre. Hallo. Hi, Domian. Hi. Jo, also Jahresrückblick. Ja. Also das letzte Jahr war für mich wunderbar. Wunderbar. Ich dachte schon, du fängst so langsam an jetzt, es käme etwas Trauriges. Ja, Jürgen, es ist auch was Trauriges, weil das letzte Jahr ist schuld, dass ich Angst habe vor diesem Jahr. Aha. Erklär mal. Ich will es von Anfang an erklären. Ja, also, erklär mal. Es hat eigentlich alles geklappt im letzten Jahr. Ich habe die mittlere Reife gut bestanden, obwohl es am Anfang total schlecht aussah, aber dann habe ich mich irgendwie gerafft. Und es ist noch, ich weiß auch nicht wie, aber es ist noch mal gut gegangen. Und ich habe auch eine Ausbildungsstelle bekommen, mit der ich auch im Moment super zufrieden bin. Und ja, was machst du? Speditionskaufmann-Ausbildung. Ja. Und es gefällt mir auch ganz toll. Aber dann war auch ein ganz großer Einschnitt in meinem Leben. Ein toller Einschnitt im Februar letzten Jahres kam ich mit meiner großen Liebe zusammen. Mhm. Ich habe sie davor schon gekannt. Wir waren schon 2 Jahre in der Klasse zusammen. Sie hatte dann aber auch 2 Jahre einen Freund. Und mit dem hatte sie ein bisschen Probleme. Mhm. Und am Ende wurde es heftiger und dann hat sie auch einen Freund gesucht wahrscheinlich, mit dem sie reden kann. Wir haben uns Zettel geschrieben in der Schule, ja. Haben uns super verstanden, haben telefoniert. Sie hat Schluss gemacht dann, ja. Weil es ging einfach nicht mehr. Und so ein paar Wochen später kamen wir dann zusammen. Es war ein wunderschöner Anfang im Schwimmbad unter Sternenhimmel. Es war zwar Februar, aber es war so ein Warmwasserbecken. Achso. Mit Whirlpool und so, und es war wunderbar. Im Februar unterm Sternenhimmel, im Schwimmbad. Ist ja super romantisch. Ja, das war also wunderbar. Wie auch die ganze Beziehung, die ist echt super gelaufen, das ganze Jahr über. Mit kleinen Knacksen ist klar, aber ja. Ich war hochzufrieden und war überglücklich und deswegen auch Silvester super gefeiert, Arm in Arm. Aber so die letzten paar Wochen habe ich gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Zwischen euch beiden? Ja. Mhm. Und da war auch ein anderer Junge, auf dem war ich heftig eifersüchtig, weil ich gemerkt habe, seitdem der da war, hat sie sich ein bisschen von mir losgelöst. Wo war der da? Den hat sie kennengelernt, ja. Durch eine Freundin, mit der war sie in Urlaub. Mhm. Und ist wieder Zufall will, er ist in meiner Berufsschulklasse. Ja. Und ja, sie haben sich dann öfters getroffen, sind miteinander weggegangen und sie hat gemerkt, dass er voll in Ordnung ist und diesen Mensch, sie braucht Menschen zum Reden. Ja. Und aber du hast den Eindruck, dass jetzt da mehr draus... Es ist mehr. Es ist mehr, du weißt es? Ich weiß es. Was? Wie ist der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, an Heiligen Drei Königen wollte ich zu ihr. Mhm. Davor war es noch voll schön, am Tag davor. Und dann habe ich die beiden halt in der Linde, also in so einem Restaurant getroffen. Und der Junge hatte gerade so einen Brief vor sich von der Sibylle geschrieben. Das ist meine Freundin, die heißt Sibylle. Und und dann habe ich gesagt, was ist los? Und sie haben gefragt, ob sie 5 Minuten Zeit haben können füreinander. Habe ich gesagt, kein Problem. Und dann nach 5 Minuten ist er zu mir rübergerückt, hat gesagt, ja, ich muss Schluss machen, aber ich kann es nicht. Und ich sage, was ist los und so. Und sie so, ja, ich habe mich die ganze Zeit angelogen. Ich empfinde was für den Jungen. Mhm. Ich habe auch dich angelogen und es ist mir letzte Nacht erst richtig klar geworden. Mhm. Und ich habe nach Gründen gesucht. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Okay. Ich weiß auch im Moment nicht, was ich machen soll, weil gestern war ich noch bei ihr und sie hat sich für mich entschieden, so praktisch, weil ich jetzt nicht weiß, was sie machen soll. Sie hat sich jetzt für dich entschieden? Ich weiß nicht, was sie machen soll. Mhm. Und sie empfindet was für ihn, auch was für mich, will mich nicht verlieren. Also sie ist hin und her gerissen zwischen zwei Männern. hat beide gerne und weiß im Moment noch nicht, wen sie... Ja, und gestern hat sie sich halt für mich entschieden, so praktisch. Aber heute hat sie ihn wieder getroffen. In der Stadt waren zufällig, sie haben sich unterhalten. Sie hat gesagt, dass sie noch nicht Schluss gemacht hat mit mir und so. Und habe ich sie angerufen, wir haben telefoniert. Jetzt hat sie wieder gesagt, sie ist hin und her gerissen, weiß nicht, was sie machen soll. Also du hängst voll in den Seilen. Ja. Voll in den Seilen. Du hast deshalb Angst vor dem neuen Jahr, dass das eigentlich nur schlechter werden könnte. Ja. Im Gegensatz zu dem, was schön vorher war. Ja, weil das war wunderschön, die Beziehung. Wunderschön. Es war so eine richtig innige, feste Beziehung. Mhm. 10 Monate lang. Das war super toll. Und Christian, ich würde der Frau jetzt vielleicht nicht zu sehr großen Druck machen, aber ich würde ihr schon klar zu verstehen geben, dass da eine Entscheidung ansteht und dass sie sich dann auch daran halten muss. Ja, ich habe... Weil das ist nicht zumutbar für dich, dass sie dann hin und her und... Ja, ich habe es ja heute auch gesagt, ich will eine Entscheidung sie kann sich nicht entscheiden und irgendwie kann sie nicht Schluss machen, aber sie will mich auch nicht verlieren. Mhm. Sie sagt, sie liebt mich. Was sagt sie denn über den anderen? Liebt sie den auch? Nein, sie sagt, hat auch vorher gesagt, dass sie gar keine Beziehung mit ihm eingehen will, aber sie kann es mit sich nicht vereinbaren, weil sie dann trotzdem Gefühle zum anderen hat. Heute hat sie wiederum gesagt, sie ist sich nicht sicher, ob sie eine Beziehung will. Und wenn sie eine Beziehung mit dem Jungen eingehen würde, dann würde sie mich auch als Freund verlieren. Ja. Und das könnte ich nämlich nicht ertragen. Ja. Sie würde mich dann als Kumpel verlieren. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, du kannst da gar nicht viel tun. Du kannst nur darauf bestehen, dass sie möglichst schnell eine klare Linie fährt. Ja, ich versuche auf Verständnis von mir möglich zu sein, habe ich gesagt. Nein, du darfst, Christian, nicht zu viel Verständnis. Nicht zu viel Verständnis. Und lass dich da nicht aufweichen von irgendwelchen Tränen nach dem Motto, ich kann mich nicht entscheiden und ich weiß es nicht und hin und her. Das ist auf Dauer, ist das die Hölle für dich, wenn das so weiterläuft. Das ist die Hölle. Ja. Das ist im Moment die Hölle. Und ich weiß, es ist so urplötzlich gekommen, weißt du, urplötzlich. Ja. Von 0 auf 100, es war wunderschön, Silvester war wunderschön, wir waren uns tränenreich in den Armen gelegen und eine Woche später war alles aus und ich habe jetzt Angst, dass alles kaputt wird, dass dadurch alles kaputt geht, dass ich in der Arbeit, in der Ausbildung zusammen sein kann. Pass auf, das ist natürlich immer die große Gefahr, dass wenn man in Liebesangelegenheiten irgendwie große Misserfolge erlebt, dass man denkt, man kann nicht weiter. Lass bloß nicht von deiner Arbeit ab und von deiner Ausbildung. Und so super blöde das jetzt auch klingt, ich weiß, in der Situation klingt es immer blöde, aber wenn diese Frau dich jetzt verlässt, du bist 16 Jahre alt, ich schwöre dir, bei allen guten Geistern dieser Welt, dass du auch wieder eine gute Frau kennenlernen wirst. Das wirst du mir jetzt nicht glauben und du wirst auch sagen, ich werde immer allein bleiben, aber dennoch habe ich recht. Und ich will dir da ein bisschen Mut zu sprechen und dich wirklich herzlich bitten, nicht dein anderes Leben dazu gefährden, in diesem Sinne, dass du deine berufliche Ausbildung da irgendwie sausen lässt. Ja, nur wegen klar, Frau. Das ich will aber nur sie. Das meinst du, alle Menschen, ich auch, habe solche Sachen schon erlebt. Das ist grauenhaft immer. Aber es gibt Phasen im Leben, wo man irgendwo dann so einen Schmerz auch ertragen muss. Mhm. Es gibt immer wieder die Situation, dass man nicht so zurückgeliebt wird, wie man selbst liebt. Das ist die super Scheiße und die super Hölle. Weißt du, aber das war es ja. Ich war total in sie verliebt und ich habe auch total das Gefühl gehabt, sie war in mich verliebt. Mhm. So richtig. Ja, klar. Und plötzlich ist es aus. Ja, aber so Sachen passieren seit 100.000 Jahren auf der Welt immer wieder zwischen Menschen. Ja. Da bist du jetzt nicht der Einzige. Ja. Das hilft dir nicht sehr viel weiter. Aber trotzdem sage ich dir, dass du nicht vollkommen dich jetzt hängen lassen darfst deshalb. Und wenn das noch so weh tut. Jetzt, für die nächste Zeit würde ich jetzt erstmal sagen, gebe ihr klar zu erkennen, das weißt du ja sowieso, wie sehr du sie liebst, aber dass du nicht so ein Theater lange mitmachen möchtest, dass du klar, eine klare Entscheidung willst. Und dann richte dich darauf ein, dass du sie vielleicht erstmal dann auch die nächste Zeit überhaupt nicht sehen wirst. Damit ihr von wegen gute Freunde sein und so, das hältst du nicht aus. Ja. Dann geh ganz erstmal von ihr weg. Also wenn sie sich trennt von mir. Ja, du kannst nicht ihr guter Freund sein, während sie mit dem anderen zusammen ist. Das ist für dich, das ist die absolute Oberfolter. Nein, das kann ich nicht aushalten. Nein, dann musst du wirklich ganz erstmal von ihr weggehen. Oh Mann, Alter, der Gedanke, aber der ist so grausam. Ja, aber ich würde auf jeden Fall diesen Gedanken schon mal denken, weil das ist eine sehr heikle Situation, die du jetzt da beschrieben hast für dich. Ja. Mein Lieber, viel, viel, viel Kraft wünsche ich dir. Ich danke dir echt. Tschüss, Christian. Ciao, Domi. Ciao. Ciao. Jetzt ist die Brigitte dran und die ist 57. Ja, hallo, Tobias. Brigitte. Gutes neues Jahr wünsche ich dir. Danke. Und das, was dir du gerade beim Vorredner gesagt hast, das hättest du Silvester vor einem Jahr mir auch sagen können. Ja. Meine Kinder haben, also es war einfach Jahre mit Krankenhaus und allem Möglichen. Davon will ich jetzt aber nicht sprechen. Ja. Sie haben mir nur also 1000 gute Wünsche und die nahmen Dimensionen an und dass ich es doch mal einmal wieder ein bisschen gut hätte. Und ich war so gebeutelt, ich habe dann gesagt, ach, nur so ein ganz klein bisschen Ruhe, mal keinen Krankenhausaufenthalt, mal nicht die ganz dicken Brocken, dann bin ich schon froh. Das war dein Wunsch für 96 dann, damals. Ja. Mhm. Und es ging auch so, Krankenhaus drohte nicht sofort wieder. Und mitten im Jahr kriegte ich dann die Benachrichtigung, dass ich einen eingeschriebenen Brief abzuholen hätte. Mhm. Und ich hatte 1000 Ängste und dachte, was jetzt wieder und Verwaltungskram oder hast du wieder im Verkehr irgendwas verbaut oder so. Und dann hat der Schalterbeamte auch meinen Ausweis noch 2-3 Mal so überprüft und dann kriegte ich so ein größeres Kuvert und da war auch nichts drauf zu erkennen und dann habe ich es mir mit runtergenommen, da war so viel Gedränge und habe das dann im Auto mit dem Autoschlüssel aufgezogen. Da musst du dir vorstellen, du bist 57 Jahre alt, hast noch nie im Leben irgendwie was gewonnen oder so. Auf einmal steht da Fernsehlotterie, die Goldene Eins, sehr geehrte liebe Frau XY, ja. Sie haben in der Ziehung und so 35.000 Mark gewonnen. Wow, 35.000 Mark. Und ich immer auf die Zahl geguckt und gedacht, liest du auch richtig, ist das nicht ein Komma oder sonst was, nicht? 35 Mark oder so? Ja, und dann habe ich nur gedacht, also ich war so erschrocken, so. Ja, es wurden plötzlich so viel, mein Auto war schrottreif, das kam nicht mehr durch den TÜV. Ja. Und ich bin Asthmatikerin, ich kann so ohne Auto so, nicht so unbeweglich, nicht? Ja. Und du hast das Geld auch richtig brauchen können. Ich habe es so dringend brauchen können. Ich hab hat's mal den richtigen getroffen. Ja, ich habe meiner Freundin noch vorher gesagt, über so ein paar Leute, die ich gar nicht wage einzuladen, weil meine Couchen durchbrechen. Ja. Also ich bin oft umgezogen und das waren noch so die ersten Möbel alle. Und da waren, also war wirklich so viel und... Also du hast dich tierisch gefreut über die 35.000 Mark. Ja, du mit der Freude, das ist was ganz Komisches. Ich habe da nur gesessen und habe gesagt, so Brigitte, jetzt mal ganz ruhig, nur an den Verkehr denken und zu Hause schreist du dann. Ja, und du hast zu Hause geschrien? Nein. Ich kann das, ich lebe lange schon alleine, nicht? Und das kam gar nicht mehr so raus. Und dann habe ich das alles rausgelassen in einem Brief an meine Freunde, die... Und ich hätte auch anrufen können, aber der Brief, das war mir einfach so. Und 2 Tage später kriege ich einen Brief zurück, die haben gelacht, die haben geweint und dann haben sie getanzt durch ihr Haus. Also, die haben sich dann mitgefreut. Gesungen, Brigitte hat gewonnen. Nicht? Brigitte, du hast jetzt dir ein Auto gekauft dafür? Ja, auch wieder ein altes, aber... Und eine neue Couch. Ja, und weißt du was noch? Und ein Urlaub mit meinem Sohn. Und jetzt nicht wer weiß wo, sondern in Wien. In Wien, wie schön. Ach so, und das Eröffnungskonzert so im Herbst in dem wunderbaren Konzertsaal des Musikvereins. Aha. Und es war herrlich. Also ich merke, du bist noch ganz glücklich von all dem. Ich bin so glücklich und ich habe auch gedacht, weil mein ganzes Leben, also ich habe keine Familie mehr und mein Mann ist weg und es kommt so, ich habe aber 2 wunderbar liebe Kinder. Und ich habe nur, so manchmal war ich einfach so an dem Punkt, und das will ich jetzt auch den anderen Mithörern einfach sagen, dass ich so das als Schicksal empfunden habe, schon fast so stoisch. Naja, du gehörst auf die Verliererseite und das ist halt so. Und also, das hat sich das Blatt alle sagten, tapfer, tapfer, tapfer. und dann auf einmal diese Kraft der Freude nochmal zu spüren und auch wie so ein Hinweis. Du hast gerade am Anfang was gesagt, dass du nicht wieder ins Krankenhaus musst und schließlich daraus, dass du sehr krank warst oder bist auch. Ja, ich habe Langzeiterkrankungen. Ja. Dazu ist Asthma dazu gekommen und die Medikamente vertragen sich nicht. Aber das ist dieses, also letztes Jahr auch einigermaßen gut gelaufen, die Krankheit, ja. Ja. Das macht natürlich auch viel aus, wenn man sich dann so seelisch gut drauf fühlt, ne, und freut. Und dann ist das für jede Krankheit natürlich immer positiv auch. Und auch immer viel und fest daran arbeitet. Mir sagte mal eine Bekannte, ja, und wenn es dann zu Ende ist, dann ist auch gut. Dann habe ich gesagt, nein, ich arbeite immer dran, nicht? Also ich gebe irgendwie nicht auf, nicht? Und aber Freude ist so eine positive Kraft. Absolut, das ist das beste Medikament überhaupt. Ja, und es sind gar nicht die Millionen, die hätten mich vielleicht verwirrt. Ja. Es ist diese überschaubare Größe und auch einfach so, ich weiß nicht an wen, aber mal so Danke sagen zu können, so aus ganzem Herzen. Ganz einfach jetzt aus ganzem Herzen irgendwohin einfach Danke gesagt. Ja. Brigitte, schön, dass du durchgekommen bist. Ja. Und ein gutes neues 97. Danke, wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Julian. Ciao. Tschüss. Carsten, 26. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend. Einmal ein großes Lob an deine Sendung. Danke. Und an alle Mann, die hinten sitzen. Und deine Frauen natürlich auch. Ja. Die sind sehr, ja, helfen einen unheimlich. Und mein 96 war furchtbar. Mhm. Also ich möchte ich nicht nochmal erleben, so ein Jahr. Und zwar, fing eigentlich ganz gut an. Ich habe eine Ausbildung gemacht, eine Umschulung gemacht. Und habe die auch bestanden im Januar letzten Jahres. Bin dann erfolgreich in die Arbeitslosigkeit erlassen worden. Mhm. War dann ja eigentlich bis heute noch immer noch arbeitslos. Carsten, ich höre gerade den Hinweis aus der Regie. Kannst du den Telefonhörer ganz nah an den Mund halten? Dann verstehen wir dich besser. Ja, gut. Also ich, wie gesagt, bin bis heute noch arbeitslos. Mhm. Im Juli hatte mein Vater einen schweren Unfall. Mhm. Lag dann im Koma. Und zur gleichen Zeit kriselte das bei mir und bei meiner Frau, dass also eigentlich war es abzusehen, dass meine Frau und ich uns trennten, aber man wollte es nicht ganz wahrhaben, oder ich zumindest nicht, wollte nicht wahrhaben. Und darüber hinaus ist dann innerhalb von 4 Wochen mein Vater gestorben. Mhm. Eine Woche nachdem mein Vater beerdigt wurde, ist meine Frau ausgezogen und dann war ich ziemlich unten. Wie alt war dein Vater? Der war 55 dieses Jahr geworden, wäre geworden. Mhm. Dann circa 6 Wochen, August, ja 6 Wochen später, kriegte ich einen Anruf von Freunden im Ausland, dass ein sehr guter Freund von mir Herzinfarkt hatte und auch gestorben ist. Da bin ich dann auch hingefahren. In deinem Alter, ein Freund? Nee, es ist also von der Familie her, es war ein guter Bekannter des Hauses, von unserem Haus und das 47 war er. Mhm, ja. Immer ein sehr sportlicher Mensch, also einmal, wo man das überhaupt nicht vermutet hätte. Mhm, kam vom Fußball, setzte sich zu Hause hin und fällt und um. Mhm, ja, und dann, ja gut, keine Arbeit gefunden das ganze Jahr über. Mhm. Und das, also das, ja, das hat mir gereicht. Das ist schon wirklich eine Ballung von Schicksalsschlägen. Ja, es war also furchtbar. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Ja. Dann hatte ich vor Weihnachten, Wahnsinnspanik vor Weihnachten überhaupt. Mhm. Und so das alleine sein und so weiter. Warst du nicht bei deiner Mutter? Nee, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt im Urlaub. Ja. Und ansonsten, meine Eltern sind auch getrennt. Ach so. Insofern, ja. War meine Mutter war so, ist sehr verheiratet und so weiter. Na, auf jeden Fall habe ich dann vor Weihnachten bei dir schon mal angerufen, bin allerdings nicht zu dir durchgekommen. Allerdings habe ich mit deiner Psychologin gesprochen. Ja. Oder mit einer, ich denke mal, ihr habt mehrere. Ja. Und da muss ich sagen, sie hat mir sehr geholfen. Mhm. Sie hat sich unheimlich mit mir befasst. Mhm. Und ich muss sagen, sie hat mir ziemlich über Weihnachten hinweg geholfen. Mhm. Sie hat mir sehr gute Dinge, sehr gute Tipps gegeben. Mhm. Und insofern im Moment denke ich mal, das Jahr 97 fing für mich gut an. Mhm. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch, was für mich bis jetzt positiv verlaufen ist. Ich werde nächste Tage mehr erfahren. Das heißt, es besteht realistische Hoffnung, dass du einen Job bekommst? Ja. Ja. Auf jeden Fall, also hoffe ich mal ganz stark. Ich habe ein sehr gutes Gespräch. Habe heute meinen Führerschein bestanden für ein LKW, dass ich da also eine Hoffnung habe, einen Job zu kriegen. Ja. Und also, ich hoffe eigentlich jetzt im Moment, 97 kann nur besser werden. Weil 96 war so schlimm, also es kann kommen, was wolle. Es muss alles besser sein als 96. Carsten, beide Daumen drücke ich dir von Herzen für dieses Jahr. Alles, alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Carsten. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Thomas dran und der ist auch 26. Hallo, Domian. Hallo, Thomas. Wunderbar, dass ich endlich mal zu dir durchgekommen bin. Dein Thema ist heute Höhepunkte und nicht so tolle Sachen 1996. Genau. 1996 war für mich ein ziemlich teures Jahr. Teures? Ja. Mhm. Und zwar, ich habe, ja, ich mache Hilfstransporte in die Ukraine. Ich initiiere die selber, ich bezahle die selber. Mhm. Und der Höhepunkt bei der ganzen Geschichte war eben 1996 dreimal, wie ich dort in die Region Tschernobyl gekommen bin. Dieses Lächeln der Kinder, diese Freude in den Augen, ja. Das war für mich Höhepunkte und ja, was nicht so toll war. Ich habe hier in Halle, das ist im Osten unserer Republik, ja. Ich war nach dem Erscheinen in der Zeitung, nachdem der Artikel in der Zeitung war, bin ich bei sehr großen Firmen, wie zum Beispiel Siemens und ja, wie die alle heißen, bin ich eben hingefahren und habe gefragt, ob es nicht möglich ist, ob sie sich an dieser ganzen Sache nicht beteiligen können. Mhm. War nicht machbar. Die haben überhaupt kein Interesse. Also das sind Hilfstransporte. Was hast du transportiert? Lebensmittel? Nein, ach um Gottes Willen, Lebensmittel, das ist doch verboten. Da komme ich nicht mehr durch Polen durch. Ist so. Also um was ging es dann? Hilfsgüter. Das bezieht sich jetzt auf Textilien, also ja. Kleidung. Kleidung, Decken. Schuhe, ja. Arzneimittel, naja, aber bitteschön gut verstecken auf den LKW. Mhm. Den LKW, das war wieder so ein Höhepunkt. Der LKW, den habe ich vom Arbeiter vom Ritterbund bekommen. Ich muss dich mal fragen, das organisierst du aus Eigeninitiative heraus alleine? Ja, natürlich. Ja, also ich bin so natürlich, ich habe das noch nie gehört. Das ist also nicht im Rahmen einer Hilfsorganisation. Nein, ich mache das allein. Ja, ja. Und wie viel Mal warst du in der Ukraine? Dreimal im letzten Jahr. Jetzt sagtest du gerade, es ist ein sehr teures Jahr gewesen. Was ja, es ist teuer. Ich bin arbeitslos und das schon seit einiger Zeit. Die Trennung von meiner Frau hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Und das war dann eigentlich so ein Punkt, wo ich dann wieder angefangen habe, mich selber aufzubauen, eben mit diesen Hilfstransporten. Mhm. Hast du denn in diese Hilfstransporte auch sehr viel von deinem eigenen Geld reingepumpt, was du... Ja, ja. Deshalb auch ein teures Jahr. Ja, also vor gut einer Woche hat es noch so ausgesehen, dass ich eben meinen PKW, meinen 7 Jahre alten PKW verkaufen hätte müssen, aber meine Mutter, die hat mir jetzt einige, ja, 100, 200 Mark hat sie mir gegeben. Also es geht jetzt erstmal wieder. Die großen Firmen haben dich nicht unterstützt, nein, aber dennoch musst du ja von irgendjemandem die Materialien bekommen haben. Wer hat dich dann unterstützt? Ja gut, ich sagte ja vorhin bereits, ich hatte in der Mitteldeutschen Zeitung hier in Halle einen großen Artikel und auf diesen Artikel hin haben eben unheimlich viele Menschen angerufen. Das war im Frühjahr, wie der Artikel in der Zeitung war. Ich habe mit meinem Auto und in meiner Wohnung habe ich 8 oder 9 Tonnen Spendengüter zusammengesammelt. Mhm. Und im April konnte ich dann das erste Mal fahren mit dem LKW vom Arbeitersamer Ritterbund. Mhm. Der LKW, der Diesel musste bezahlt werden und eben auch der Fahrer wollte sein Geld. Hast du dich denn verschuldet, regelrecht im letzten Jahr? Mein Dispo ist ziemlich gut ausgereizt. Ja. Aber es ist nicht so ganz dramatisch. Doch, ich sehe es als dramatisch an. Ich habe jetzt, wie ich Anfang Dezember wiedergekommen bin, habe ich aus der Region Tschernobyl eine Englischlehrerin mitgenommen, damit sie sich hier ein bisschen erholt. Die sah ziemlich fertig aus. Mhm. Und ja, das ist eben der nächste Punkt. Die Kosten für die Behandlung, die muss ich auch übernehmen. Mhm. Sie musste ihre Stelle dort kündigen. Es gab nur die Wahl, entweder dort bleiben und noch mehr krank werden oder Stelle kündigen, mit nach Deutschland fahren, 3 Monate sich erholen. Und dann eben dort versuchen, eine neue Stelle zu bekommen. Aber es gibt doch eine ganze Menge Vereine und Organisationen, gerade was Tschernobyl angeht, die sicher... Die Osteuropa-Hilfe zum Beispiel, mit denen habe ich hier in Halle telefoniert. Ja. Domian, du kannst dir nicht vorstellen, nö, haben die gesagt, wir machen unser eigenes Ding, sehen Sie mal zu. Das ist jetzt nicht wortgemäß, aber sinngemäß. Ja. Thomas, was wäre das Beste, was ich hier wünschen kann für 97? Was du mir wünschen kannst, dass ich endlich eine Firma finde. Ich bin kein Verein. Ich mache das, wie gesagt, ich habe das letztes Jahr, habe ich das alles privat gemacht. Aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Dass eine Firma dich unterstützt? Ja, genau. Vielleicht ich, wird ich ja kann eine... keine Spendenquittung ausstellen. Ich kann nur bitten. Mhm. Ich habe Bilder gemacht, ich habe einen Videofilm gemacht, ich habe das den Mitteldeutschen Rundfunk angeboten und. Also ich wünsche dir das. Kein Interesse. Ich wünsche dir das. Und vielleicht hat ja sogar auch unser Gespräch irgendeine Resonanz. Das würde mich sehr freuen. Mein Lieber, alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Jetzt haben wir noch am Telefon. Nicht mehr ganz lange, aber auf jeden Fall die Alex, 31. Ja, hallo. Hallo, grüß Alex. Ja, erstmal frohes neues Jahr, ne? Ja, geht's dir auch? Ja. Ja, und für mich war 96 eigentlich ein super Jahr. Erzähl die Highlights, oder das Highlight. Das Highlight ist, dass ich gut 60 Kilo weniger auf die Waage bringe. 60 Kilo weniger? Mhm. Wie hast du das angestellt? Mhm. Mein Gott, 60 Kilo, das ist ja unglaublich viel. Richtig. Wir haben einfach gehungert, ne? Nur gehungert? Mhm. Wasser getrunken, Salat gegessen und so auf das Übliche verzichtet, sag ich mal. Ja, wie lange hast du dafür gebraucht? Gut 9 Monate. 9 Monate gehungert? Mhm. Ohne ärztliche Aufsicht? Mehr oder weniger, ja. Ach. Aber mit einem, ja, ich möchte sagen, mir ging es dabei super. Ja. Also nicht einmal, dass ich das Gefühl hatte, der Kreislauf spielt nicht mehr mit oder so. Wie viel hast du gewogen vorher? Ja, gut 130 Kilo. Ja. Und habe jetzt knapp 75. Mhm. Und... War das dein erster großer Versuch, von den Funden runterzukommen? Großer Versuch, ja. Ja. Also so kleine Versuche gab es immer irgendwie. Also das ist für dich wahrscheinlich ein Mega-Erfolgserlebnis, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Richtig. Mhm. Und was gab's noch? Ja, dadurch steigert sich natürlich irrsinnig das Selbstbewusstsein und so dieser ganze Allgemeinzustand. Und ziemlich viel Euphorie, muss ich sagen. Ziemlich viel Euphorie. Mhm. Ja. Also ein gutes Jahr, ein erfolgreiches Jahr. Ja. Was einem wahrscheinlich dann auch so ein großes Selbstwertgefühl vermittelt, ne, wenn man sowas geschafft hat. Mhm. Das ist toll. Ja. Schön, dass du noch durchgekommen bist. Okay, ich danke auch. Alles Gute weiterhin. Jo, danke, ciao. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. Für heute Nacht. In der Technik war Annette Bastian. Und morgen sehen und hören wir uns hoffentlich wieder. In der Zeit von 1 Uhr bis 2 Uhr. Hier im Radio bei 1 Live und hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Morgen offenes Talkradio für alle eure Themen. Ihr könnt mich anrufen und mit mir reden über das, was euch interessiert, was euch auf den Nägeln brennt. Unsere Leitungen sind ab 0 Uhr geschaltet und die Sendung beginnt um 1. Ihr könnt uns anrufen unter 0130 29 11 oder ihr könnt uns faxen unter 0130 11 51 22. Eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. Ciao.